Am 5. August nahm der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Jong-nam, an der Antrittsfeier des Präsidenten der Islamischen Republik Iran im Parlamentsgebäude in Teheran teil. Zugegen waren dabei auch die Staats- und Regierungschefs und Delegationen vieler Länder, die Vertreter der internationalen Organisationen wie der Europäischen Union sowie von der iranischen Seite, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise wie der Regierung, des Parlaments, des Militärwesens und der Religion teil. Am selben Tag wurde Kim Jong-nam zum Essen eingeladen, das der iranische Präsident gab.